Augen den Krieg mit 80 Jahren. Den Abschied von der Mutter hat kaum ertragen. Zog in die Schlacht und es fiel ihm nicht leicht. Doch er hat gewusst, er kämpfte fürs Reich. Er kämpfte fürs Reich, für Heimat, fürs Land. Er hat nur die Liebe zu Deutschland gekannt. Ferne Länder trieb es ihn, er musste nach Polen und Russland ziehen. Kugeln flogen und die Knie auf Weich, doch er hat gewusst, er kämpfte fürs Reich. Er kämpfte fürs Reich, für Heimat, fürs Land, und er hat nur die Liebe zu Deutschland gekannt. Was die Führer sagten, der hat es gemacht. Der hat viele Feinde zur Strecke gebracht. Sie garen die Morden und es war ihm nicht leicht. Doch er kämpft nicht für Orden, er kämpft fürs Reich. Er kämpft fürs Reich, für Heimat, fürs Land. Und er hat nur die Liebe zu Deutschland gekannt. Er wurde verwundet, kam heim, ist genesen. Da hat er vom Rückzug der Kameraden gelesen. Er hat Spaß, da wurde er bleich. Doch er sagte sich, kämpfe weiter fürs Reich. Er kämpfte fürs Reich, für Heimat, fürs Land. Und er hat nur die Liebe zu Deutschland gekannt. Die Besatzer kamen, mit ihm kam der Tod. Doch er kämpfte weiter, wollt lindern die Not. Sie haben ihn erschossen, doch er starb nicht gleich. Er konnte noch sagen, ich sterbe fürs Reich. Er konnte noch sagen, ich sterbe.